Zunächst lässt de Boer auch daran keinen Zweifel, dass auch die theoretische Kritik sich zunächst innerhalb des Spektakels bewegen muss und in gewisser Weise auch die Sprache sich der Sprache des Spektakulären bedienen muss. Aber genau durch das Erfassen dieses inneren, des wirklichen, weil wirkenden Zusammenhang der Gesellschaft, eben in diesem Erfassen innerhalb dieser spektakulären Analyse und der, auch wenn man sich der spektakulären Sprache bedienen muss, man kann gar nicht drumherum, man kommt gar nicht drumherum, aber durch das Erfassen dieses inneren Kerns und wie das mit diesem eigentümlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert, zusammenhängt, über das tritt diese Verkehrtheit zutage. Ähnlich wie beim, man könnte es mit einem Theaterstück vergleichen, also in einer Feudalgesellschaft beispielsweise, wo Herrschaft- und Knechtschaftsverhältnisse gibt, wenn jetzt beim Theaterstück die Knechte die Herren spielen und die Herren die Knechte, dann wird einem die Verkehrtheit vorgespielt. Also es ist möglich, das ein Stück weit umzukehren. Oder Marx bedient sich auch solchen Umkehrungen, die dann gewisse Selbstverständlichkeiten, die in unserem Alltagsbewusstsein eben als Selbstverständlichkeiten überhaupt nicht mehr sichtbar sind, aufzubrechen. Etwa wenn er anstatt gleich Geld zu setzen, Leinwand an die Äquivalentform setzt, dann fallen einem gleich die Sprichworte ein, Leinwand allein macht nicht glücklich, Zeit ist Leinwand und so weiter. Durch solche kleine Verschiebungen kann man auf bestimmte Verkehrtheiten die aufmerksam machen und die auch zu potenziell in eine Richtung der Bewusstwerdung bringen, also in eine objektiv mögliche Umkehrung. Und in dem Sinne kann de Boer dann auch schreiben, in dem Moment, in dem die Gesellschaft entdeckt, dass sie von der Wirtschaft abhängt, hängt die Wirtschaft tatsächlich von ihr ab. Wo das wirtschaftliche Es war, also das gesellschaftliche Unbewusste, muss ich werden. Das Subjekt kann nur aus der Gesellschaft, das heißt aus dem Kampf, der in ihr selbst ist, hervorgehen. Also es geht auch in der Spektakeltheorie um eine Subjektkonstituierung. Es wird nicht einfach nur ein Subjekt gesetzt, ah, das Proletariat ist das Subjekt, das wird schon richten, sondern es geht um eine Subjektkonstituierung, um wie ist es möglich, dass die Menschen beziehungsweise die Proletarier und so weiter Subjekte ihres eigenen Handelns werden können und eine aktive Umgestaltung ihrer Lebensbedingungen herbeiführen können. Und das Subjekt konstituiert sich dann erst in der praktischen Kritik. Es wird eben nicht als ein revolutionäres einfach vorausgesetzt. Und die Möglichkeit, ja und jetzt müssen wir dann im zweiten Teil betrachten, wo jetzt die Situationisten die Möglichkeit dieser Subjektkonstituierung im revolutionären praktischen Sinne festmachen und es sehen. Und damit möchte ich jetzt in die Pause einleiten, ich würde sagen eine Viertelstunde. Und dann werde ich hoffentlich die Spannung erhalten können und dann auf den zweiten Teil, der etwas kürzer sein wird.